Leon spazierte gemessenen Schritts längs der Mauern. Noch nie war ihm das Leben so schön erschienen. Gleich würde sie da sein, bezaubernd, erregt, auf Blicke lauernd, die ihr nachschauten, und mit ihrem Volant besetzten Kleid, ihrem goldenen Lorgnon, ihren zarten Stiefelchen, mitsamt allerlei Raffinements, in deren Genuss er nicht gekommen war, und mitsamt dem unsagbaren Reiz der Tugend, die strauchelt. Die Kirche, wie ein riesiges Boudoir, umfing sie. Die Gewölbe beugten sich hernieder, um in der Dunkelheit das Geständnis ihrer Liebe zu empfangen. Die Buntglasfenster funkelten, um ihr Gesicht zu erleuchten, und die Weihrauchgefäße würden brennen, damit sie gleich einem Engel erschiene, umnebelt von Wohlgeruch. Aber sie kam nicht. Er setzte sich auf einen Stuhl und sein Blick schweifte zu einem blauen Glasfenster, auf dem man Schiffer sieht, die Körbe tragen. Er betrachtete es lange, aufmerksam, und erzählte die Schuppen der Fische und die Knopflöcher der Wämse, während seine Gedanken umherirrten auf der Suche nach Emma. Der abseits stehende Schweizer war in seinem Innersten empört über diesen Menschen, der sich anmaßte, die Kathedrale allein zu bewundern. Ihm dünkte, er verhalte sich abscheulich, bestehle ihn gewissermaßen und begehe fast ein Sakrileg. Doch Seidengeraschel auf den Steinplatten, eine Hutborte, ein schwarzes Mäntelchen, da war sie. Leon sprang auf und lief ihr entgegen. Emma war blass, sie ging schnell. »Lesen Sie«, sagte sie und hielt ihm ein Blatt hin. »Ach nein!« Und plötzlich zog sie ihre Hand zurück und trat in die Marienkapelle, wo sie neben einem Stuhl niederkniete und anfing zu beten. Der junge Mann ärgerte sich über diese bigotte Laune. Dann empfand er jedoch einen gewissen Zauber, sie so zu sehen, während eines Rendezvous in tiefe Andacht versunken wie eine andalusische Markise. Dann langweilte er sich ziemlich rasch, weil sie kein Ende fand. Emma betete oder bemühte sich vielmehr zu beten, in der Hoffnung, vom Himmel werde blitzartig ein Entschluss auf sie herabfahren. Und um den göttlichen Beistand herbeizuzwingen, heftete sie ihre Augen auf den Glanz des Tabernakels, atmete den Duft der weißblühenden Nachtviolen in hohen Vasen und lauschte gespannt auf die Stille der Kirche. Das aber versetzte ihr Herz nur in noch größeren Aufruhr. Sie erhob sich, und schon wollten sie gehen, da kam der Schweizer geschäftig herbei und sagte, »Madame ist wohl nicht von hier?« »Madame, möchten die Sehenswürdigkeiten der Kirche besichtigen?« »Nein, nein«, rief der Kanzlist. »Warum nicht?« fragte sie. Denn sie klammerte sich mit ihrer wankenden Tugend an die Jungfrau Maria, an die Bildwerke, an die Grabmäler, an jede sich bietende Gelegenheit. Um der Reihe nach vorzugehen, führte der Schweizer sie zum Eingang, hinaus auf den Platz, wo er ihnen mit seinem Stock einen großen Kreis aus schwarzen Pflastersteinen zeigte, ohne Inschrift oder Ziselierung. »Hier«, sagte er würdevoll, »sehen Sie den Umfang der schönen Glocke von Amboise. Sie wog 40.000 Pfund. Sie hatte nicht ihresgleichen in ganz Europa. Der Handwerker, der sie gegossen hat, ist darüber vor Freude gestorben.« »Gehen wir«, sagte Leon. Der gute Mann setzte sich in Bewegung. Dann, wieder bei der Marienkapelle angelangt, breitete er mit allumfassender, demonstrativer Gebärde die Arme aus und mit größerem Stolz als ein bäuerischer Grundbesitzer, der seine Spaliere zeigt. »Diese schlichte Platte bedeckt Pierre de Brézé, den Herren von La Varenne und Brissac, Großmarschall des Poitou und Statthalter der Normandie, gefallen in der Schlacht von Montlhéry am 16. Juli 1465.« Leon biss sich zappelnd auf die Lippen. »Und hier rechts, dieser geharnischte Edelmann auf dem sich bäumenden Pferd, ist sein Enkelsohn Louis de Brézé, Herr von Breval und Montchauvet, Graf von Maulvrier, Baron von Mony, königlicher Kämmerer, Malteserritter und gleichfalls Statthalter der Normandie, gestorben am 23. Juli 1531, einem Sonntag, wie uns die Inschrift sagt, Und darunter dieser Mann, der sich anschickt, ins Grab zu steigen, stellt genau den Nämlichen dar. Sieht man irgendwo, was meinen Sie, eine vollkommenere Abbildung des Nichts? Madame Bovary zückte ihr Lorgnon. Léon beobachtete sie reglos. Er versuchte nicht einmal mehr, auch nur ein Wort zu sagen, auch nur eine Bewegung zu machen. So entmutigt war er angesichts dieser Allianz von Geschwätz und Gleichgültigkeit. Der unerschöpfliche Führer sprach weiter. Neben ihm, die weinende Frau auf Knien, ist seine Gemahlin Diane de Poitiers, Gräfin von Brézé, Herzogin von Valentinois, geboren 1499, gestorben 1566, und links die mit dem Kind, das ist die heilige Jungfrau. Jetzt bitte ich Sie, hierher zu sehen. Das sind die Grabmäler derer von Amboise. Alle beide waren Kardinäle und Erzbischöfe von Rouen. Dieser hier war Minister Ludwigs des XII. Er hat viel Gutes getan für die Kathedrale. In seinem Testament fand man 30.000 Gold-Écu für die Armen. Und ohne anzuhalten, immer weiterreden, schubste er sie in eine Kapelle, die vollgestellt war mit Absperrungen, räumte einige fort und befreite eine Art Block, der vielleicht einmal eine grob behauene Statue gewesen war. »Sie zierte einst«, sagte er mit einem tiefen Klagelaut, »das Grab von Richard Löwenherz, König von England und Herzog der Normandie. Die Calvinisten, mein Herr, haben sie so zugerichtet. Aus Bosheit hat man sie in der Erde verscharrt, unter dem Bischofsstuhl seiner Exzellenz. Hier sehen Sie, diese Tür führt in die Gemächer seiner Exzellenz. Und jetzt zu den Glasfenstern der Gargouille.« Léon jedoch zog blitzschnell eine Nickelmünze aus der Tasche und fasste nach Emmas Arm. Ganz verdattert stand der Schweizer da und konnte diese unangebrachte Freigebigkeit nicht begreifen, wo dem Fremden noch so viel zu sehen blieb. Drum rief er ihn zurück. »Monsieur, der Helm! Der Helm!« »Besten Dank«, erwiderte Léon. »Monsieur haben Unrecht. Er wird einmal 440 Fuß messen, 9 weniger als die große Pyramide von Ägypten. Er ist ganz aus Gusseisen. Er...« Léon entfloh. Denn ihm schien seine Liebe, die seit nahezu 2 Stunden in dieser Kirche den Steinen gleich erstarrt war, könnte sich nun verziehen wie Rauch durch diesen Rohrstumpf, diesen langgezogenen Käfig, diesen durchbrochenen Schornstein, der so grotesk auf der Kathedrale hockt wie das närrische Versuchsobjekt eines überspannten Kesselschmieds. »Wo gehen wir hin?« fragte sie. Wortlos eilte er weiter mit raschem Schritt, und schon tauchte Madame Bovary den Finger ins geweihte Wasser. Da hörten sie hinter sich ein lautes Schnaufen, begleitet vom regelmäßigen Klopfen eines Stocks. Léon drehte sich um. »Monsieur!« »Was?« Und er sah den Schweizer, der unterm Arm und gegen seinen Bauch gestemmt etwa 20 dicke, broschierte Bände balancierte, lauter Werke, die von der Kathedrale handelten. »Esel«, brummte Léon und stürzte aus der Kirche. Ein kleiner Junge trödelte auf dem Vorplatz. »Schnell, hol mir einen Fiaker!« Das Kind sauste los, durch die Rue de Quatre Vents. Nun standen sie ein paar Minuten allein, Aug in Aug und leicht verlegen. »Ach, Léon, wirklich, ich weiß nicht, ob ich das soll.« Sie kokettierte. Dann in ernstem Ton. »Es schickt sich gar nicht, wissen Sie.« »Warum nicht?« entgegnete der Kanzlist. »Das ist so üblich in Paris.« Und dieses Wort, wie ein unwiderstehliches Argument, überzeugte sie. Aber der Fiaker kam nicht. Léon hatte Angst, sie könnte zurück in die Kirche laufen. Endlich erschien der Fiaker. »Gehen Sie doch wenigstens durch das Nordportal«, rief der Schweizer, der immer noch auf der Schwelle stand, »damit Sie die Auferstehung sehen, das jüngste Gericht, das Paradies, den König David und die Verdammten im Höllenfeuer.« »Wohin fahren wir, Monsieur?« fragte der Kutscher. »Wohin Sie wollen«, sagte Léon und schubste Emma in die Droschke. Und die schwere Maschinerie setzte sich in Gang. Sie holperte durch die Rue Grand Pont, überquerte die Place des Arts, den Quai Napoleon, den Pont Neuf und hielt abrupt vor der Statue des Pierre Corneille. »Weiter«, sagte eine Stimme aus dem Inneren. Die Droschke ratterte wieder los, brauste vom Carrefour Lafayette die abschüssige Straße hinab und landete in gestrecktem Galopp vor der Eisenbahnstation. »Nein, geradeaus«, rief dieselbe Stimme. Der Fiaker steuerte aus der Einfriedung und trabte, auf dem Cour angelangt, gemächlich zwischen hohen Ulmen. Der Kutscher wischte sich die Stirn, klemmte den Lederhut zwischen die Beine und dirigierte die Droschke aus den Seitenalleen zum Wasser hinunter bis an die Grasflächen. Sie folgte dem Flussufer auf dem schotterbestreuten Treidelpfad und fuhr lange so weiter in Richtung Orsel bis hinter die Inseln. Plötzlich aber stürmte sie drauf los, durch Quatre-Mars, Sotteville, die Grande Chaussée, die Rue d'Elbeuf und machte ihren dritten Halt vor dem Jardin des Plantes. »Vorwärts, vorwärts«, schrie nun die Stimme viel zorniger. Und sogleich ging es weiter, und sie rumpelte durch Saint-Sévé, über den Quai des Curandiers, über den Quai aux Meules, noch einmal über die Brücke, über die Place du Champ-de-Mars und vorbei hinter den Gärten des Hospitals, wo schwarzbarockte Greise in der Sonne spazieren, auf einer von grünem Efeu umrankten Terrasse. Sie rollte den Boulevard Bouvreuil hinauf, durchwanderte den Boulevard Cauchoise, schließlich den ganzen Mont-Riboudet bis zur Anhöhe von Deville. Sie machte kehrt, und jetzt stromerte sie ohne Plan, ohne Ziel, auf gut Glück durch die Gegend. Man erblickte sie in Saint-Paul, in Lescure, in Mont-Gargan, in La Rougemar und auf der Place du Guéherbois, in der Rue Maladry, in der Rue Dinandry, vor Saint-Romain, Saint-Vivien, Saint-Maclou, Saint-Nicaise, vor dem Zollamt, an der Basse-Vieille-Tour, in Les Trois-Pipes und am Cimetière Monumental. Von Zeit zu Zeit warf der Kutscher auf seinem Bock verzweifelte Blicke nach den Wirtshäusern. Er begriff nicht, welche Bewegungsgier diese zwei Menschen dazu trieb, nicht mehr anhalten zu wollen. Er versuchte es ab und zu, sogleich aber hörte er hinter sich wütende Rufe. Also peitschte er umso kräftiger seine zwei schweißnassen Rösser, scherte sich um kein Gerüttel, rammte gegen dieses und jenes, abgestumpft, mutlos und fast schon heulend vor Durst, Erschöpfung und Trübsinn. Und am Hafen, zwischen Lastkarren und Fässern und auf den Straßen neben den Prellsteinen, glotzten die Bürger aus verdutzten Augen angesichts dieser in der Provinz so ungewöhnlichen Sache, eine Droschke mit zugezogenen Vorhängen, die in einem Fort wieder auftauchte, verschlossener als ein Grab und schaukelnd wie ein Schiff. Einmal im hellen Tageslicht auf freier Flur, als die Sonne am heißesten auf die alten versilberten Laternen brannte, erschien eine bloße Hand unter den kleinen gelben Leinwandgardinen und warf Papierschnipsel heraus, die im Winde flatterten und ein Stück weiter niedersanken wie weiße Falter auf einem roten Kleefeld in voller Blüte. Dann, gegen sechs, hielt die Droschke in einer Gasse des Beauvoisin-Viertels, und ihm entstieg eine Frau, die mit heruntergelassenem Schleier fortging, ohne den Kopf zu wenden. Als sie den Gasthof erreichte, war Madame Bovary überrascht, den Postwagen nicht zu sehen. Hivert hatte 53 Minuten gewartet und war schließlich losgefahren. Nichts freilich zwang sie zur Abreise, doch sie hatte ihr Wort gegeben, sie werde noch am selben Abend heimkommen. Außerdem wartete Charles. Und in ihrem Herzen spürte sie bereits jene feige Gefügigkeit, die so vielen Frauen Sühne ist und zugleich Preis für den Ehebruch. Rasch packte sie ihren Koffer, zahlte die Rechnung, nahm sich im Hof ein Cabriolett und den Pferdeknecht zur Eile treibend, ihn anfeuernd, jede Minute nach der Zeit und den zurückgelegten Kilometern fragend, gelang es ihr, die Hirondelle bei den ersten Häusern von Quincampoix einzuholen. Kaum saß sie in ihrem Winkel, schloss sie die Augen und öffnete sie erst wieder am Fuß der Anhöhe, wo sie von weitem Félicité erkannte, die vor dem Haus des Hufschmieds auf Posten stand. Hivert zügelte seine Pferde und die Köchin, sich zum Klappfenster streckend, sagte geheimnisvoll: »Madame, Sie müssen sogleich zu Monsieur Homais schauen. Es handelt sich um etwas Dringliches.« Im Dorf war es still wie gewöhnlich. Draußen an den Straßenecken dampften kleine, rosafarbene Haufen, denn es war Marmeladenzeit und jedermann in Yonville kochte seinen Vorrat am selben Tag. Doch vor dem Laden des Apothekers konnte man einen viel größeren Haufen bewundern, der alle anderen mit jener Überlegenheit schlug, die einer Offizin wohl ansteht gegenüber bürgerlichen Öfen, einem allgemeinen Bedürfnis gegenüber individuellen Launen. Sie ging hinein. Der große Armsessel war umgeworfen und sogar der Fanal de Rouen lag am Boden, ausgebreitet zwischen den beiden Mörserkeulen. Sie stieß die Tür zum Flur auf und mitten in der Küche, zwischen den braunen Tonkrügen voll abgezupfter Johannisbeeren, zwischen Streuzucker und Würfelzucker, Wagen auf dem Tisch, Kesseln auf dem Feuer, erblickte sie sämtliche Homais, die großen wie die kleinen, mit Schürzen, die ihnen bis unter das Kinn reichten, und Gabeln in der Hand. Justin stand da mit gesenktem Kopf, und der Apotheker brüllte: »Wer hat dich geheißen, ihn aus der Giftküche zu holen?« »Was gibt's? Was ist passiert?« »Was passiert ist«, antwortete der Pharmazeut, »wir machen Marmeladen. Sie kochen? Aber Sie waren vor lauter Sprudeln schon am Überkochen, und ich bitte um einen anderen Kessel. Und der da geht aus Laschheit, aus Faulheit in mein Laboratorium und nimmt, wo er an seinem Nagel hängt, den Schlüssel zur Giftküche.« So nannte der Pharmazeut eine Kammer unterm Dach, voller Gerätschaften und Ingredienzien seiner Zunft. Oft verbrachte er dort allein lange Stunden mit Etikettieren, Umfüllen, Verschnüren. Und sie war für ihn kein bloßer Lagerraum, sondern sein Allerheiligstes, dem hernach von seinen Händen verwandelt diverse Pillen entsprangen, Kügelchen, Absude, Mixturen und Tinkturen, welche seinen Ruhm ringsum verbreiten sollten. Niemand durfte hinein und erhielt die Kammer in solcher Achtung, dass er sie eigenhändig fegte. Und war die Apotheke, die jedem offen stand, der Ort, an dem er seinen Stolz zur Schau trug, so war die Giftküche das Refugium, wo Homais mit eigensüchtiger Konzentration ganz und gar aufging in seinen Liebhabereien. Darum empfand er Justins Leichtsinn als ungeheuerliche Respektlosigkeit. Und röter als seine Johannisbeeren wiederholte er: »Ja, zur Giftküche! Den Schlüssel, der Säuren und Ätzalkalien wegschließt, geht und holt einen Ersatzkessel, einen Kessel mit Deckel, den ich vielleicht nie benutzen werde. Alles hat seine Wichtigkeit bei den heiklen Verrichtungen unserer Kunst. Teufel auch, man muss Unterschiede machen und darf nicht zu quasi häuslichem Gebrauch verwenden, was für Arzneimittel bestimmt ist. Das ist ja, als würde man eine Poularde mit dem Skalpell tranchieren, als würde ein Richter...« »Beruhige dich bitte«, sagte Madame Homais, und Athalie an seinem Gehrock ziehend: »Papa, Papa!« »Nein, lasst mich«, tobte der Pharmazeut, »lasst mich zum Donnerwetter! Da kann man genauso gut Krämer werden, meiner treu, nur zu! Keine Achtung vor nichts, hau kaputt, schlag entzwei, lass die Blutegel raus, verbrenn den Eibisch, leg Essiggurken in die Glasbehälter, zerfetz die Binden!« »Sie hatten doch...« sagte Emma. »Ja, gleich. Weißt du, in welcher Gefahr du warst? Hast du nichts gesehen, links in der Ecke auf dem dritten Wandbrett? Sprich, gib Antwort, erklär dich!« »Ich weiß nicht«, stotterte der junge Bursche. »Aha, du weißt nicht, aber ich weiß. Du hast eine Flasche gesehen aus blauem Glas, mit gelbem Wachs versiegelt. Sie enthält ein weißes Pulver und ich habe sogar gefährlich drauf geschrieben. Und weißt du, was drinnen war? Arsen. Und da fingerst du herum, nimmst einen Kessel, der daneben steht.« »Daneben«, kreischte Madame Homais und rang die Hände. »Arsen, du hättest uns alle vergiften können.« Und die Kinder begannen zu schreien, als spürten sie in den Eingeweiden bereits grässliche Schmerzen. »Oder einen Kranken vergiften«, fuhr der Pharmazeut fort. »Wolltest du mich auf die Anklagebank bringen, vors Schwurgericht oder gar aufs Schafott zerren? Ist dir nicht klar, welche Sorgfalt ich walten lasse bei jedem Handgriff, obwohl mir alles so höllisch vertraut ist? Oft mache ich mir selber Angst, wenn ich an meine Verantwortung denke, denn die Regierung verfolgt uns und die absurden Gesetze, denen wir unterworfen sind, hängen nachgerade wie ein Damoklesschwert über unseren Häuptern. Emma dachte nicht mehr daran zu fragen, was man von ihr wollte, und der Apotheker redete weiter in hechelnden Sätzen. »So also vergiltst du die Gutherzigkeiten, die man dir erweist? So also dankst du mir die väterliche Fürsorge, welche ich dir angedeihen lasse? Denn ohne mich, wo wärst du? Was würdest du tun? Wer gibt dir Essen, Bildung, Kleider und alles, was du brauchst, um eines Tages einen ehrenhaften Rang in der Gesellschaft einzunehmen? Dafür aber muss man tüchtig rudern und, wie es so schön heißt, Schwielen an den Händen kriegen. Fabricando fit faber, age quod agis.« Er zitierte Latein, fassungslos wie er war. Er hätte auch Chinesisch zitiert oder Grönländisch, wären ihm diese beiden Sprachen bekannt gewesen. Denn er hatte einen jener Wutanfälle, bei denen die ganze Seele unterschiedslos alles zeigt, was sie enthält. So wie der Ozean in wildem Sturm alles nach außen stülpt, vom Seetang seines Ufers bis zum Sand aus seinen Tiefen. Und er tobte von Neuem. »Allmählich reut es mich furchtbar, dass ich mich deiner angenommen habe. Ich hätte gewiss besser getan, dich seinerzeit in deinem Elend verkommen zu lassen und im Dreck, wo du geboren bist. Du wirst nie zu etwas anderem taugen als zum Hüten von Hornvieh. Du hast keinerlei Begabung für die Wissenschaft, gerade dass du ein Etikett aufkleben kannst. Und lebst hier bei mir wie ein Domherr, wie ein Pascha und lässt dich mästen.« Emma jedoch wandte sich an Madame Homais. »Man hat mir gesagt, ich soll...« »Oh mein Gott«, unterbrach die gute Frau sie mit trauriger Miene, »wie soll ich's Ihnen gleich sagen? Ein Unglück!« Sie redete nicht zu Ende. Der Pharmazeut wetterte, »Leer ihn aus, mach ihn sauber, trag ihn zurück, spute dich!« Und als er Justin am Kragen seines Kittels rüttelte, fiel dem ein Buch aus der Tasche. Der Junge bückte sich, Homais war schneller, und als er den Band erwischt hatte, starrte er mit aufgerissenen Augen und hängendem Kiefer. »Die Liebe in der Ehe«, sagte er langsam, mit einer Pause zwischen den Wörtern. »Ha, sehr gut, sehr gut, sehr schön. Noch dazu mit Stichen? Ha, das geht zu weit.« Madame Homais kam näher. »Nein, rühr das nicht an.« Die Kinder wollten gern die Bilder sehen. »Fort mit euch«, rief er herrisch, und sie verschwanden. Zunächst ging er auf und ab, mit großen Schritten, das geöffnete Buch in der Hand, die Augen rollend, atemringend, aufgequollen, apoplektisch. Dann schoss er auf seinen Schüler zu und sich mit verschränkten Armen vor ihm aufpflanzend. »Du hast wohl alle Laster, du Unglückswurm. Sieh dich vor, du bist auf einer schiefen Bahn. Du hast wohl nicht bedacht, dass dies infame Buch in die Finger meiner Kinder geraten könnte, ihr Hirn entzünden, die Reinheit Athalies beflecken, Napoleon verderben. Er ist schon voll entwickelt wie ein Mann. Bist du wenigstens sicher, dass er es nicht gelesen hat? Kannst du mir dafür bürgen?« »Bitte schön, Monsieur«, unterbrach Emma, »Sie hatten mir etwas zu sagen.« »Ja, richtig, Madame. Ihr Schwiegervater ist tot«,